نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث من رياض الصالحين، باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. إذن حديثنا هو عن الصبر، عن الصبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. Das dritte Kapitel von der Erklärung von Riyad al-Salihin ist über Standhaftigkeit oder Geduld. Standhaftigkeit und Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru. Das ist Surat Ali Imran. Die Surat Ali Imran, die Ayah 200. Allah subhanahu wa ta'ala spricht in sinngemäß übersetzt: O ihr, die ihr glaubt, seid geduldig und verteifert in Geduld und seid standhaft und fürchtet Allah, damit ihr erfolgreich sein werdet. Die Surah 3, die Ayah 200. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in sinngemäß übersetzt in Surah 2, die Ayah 155: Und bestimmt werden wir euch prüfen mit etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten. Doch verkünde frohe Botschaft den Geduldigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 39,10 in Surah Az-Zumar: Den Standhaften wird wahrlich ihr Lohn gegeben, ohne zu rechnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 42, die Ayah 43, wer aber geduldig ist und verzeiht, dies ist fürwahr ein Zeichen fester Entschlossenheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im sinngemäß übersetzt ungefähr: O die ihr glaubt, sucht Hilfe in Geduld und Gebet. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Das ist die Surah 2, die Ayah 153. Und Allah sagt auch: Und wir werden euch ganz gewiss so lange prüfen, bis wir die kenntlich machen, die sich unter euch mit aller Kraft für unsere Sache einsetzen und standhaft sind. Surah Muhammad 47, Ayah 31. Und zu Geduld und ihren Vorzügen gibt es noch viele bekannte Ayat im Koran. Das ist unser Thema. Wir werden inshallah mit dem dritten Kapitel von Riyad Salihin mit der Erklärung hier barakallahu fikum anfangen. Und unser Thema ist Geduld, und das ist ein sehr wichtiges Thema in unserer Zeit, weil wir diese Geduld brauchen. Und unser Unterricht barakallahu fikum ist zweisprachig, das bedeutet Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen. طيب إذن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر لغة هو الحبس. الصبر هو الحبس، وشرعا هو حبس النفس عن أمور ثلاثة. أولا حبس النفس في طاعة الله، وحبس النفس عن محارم الله، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة. الصبر ثلاث. حبس النفس على الطاعه بحيث انه الانسان يطيع الله سبحانه وتعالى، وحبس النفس عن المحارم بحيث ما ياتي بالحرام، وحبس النفس عن الاقدار المؤلمه التي تصيب الانسان. وهذه الانواع الثلاثه ذكرها اهل العلم. اما الاول وهو الصبر في طاعه الله سبحانه وتعالى، لان الطاعه تكون ثقيله احيانا على الانسان، فهو بحاجه الى صبر حتى يستطيع ان يقوم بهذه الطاعه، لان الانسان قد يعجز ويتعب، قد يعجز ويتعب. والامور الشرعيه او المامورات الشرعيه والطاعات فيها مشقه على النفس، يعني ليس من السهل ان يقوم الانسان او ان يقوم فجرا ويصلي صلاه الفجر، ليس من السهل ان يصوم الانسان في بلد حار ساعات طويله، وليس من السهل ان يتخلى الانسان عن جزء من ماله يعطيه للفقراء او يتصدق، هذا قد يكون على النفس صعب، فلا بد من الصبر في طاعه الله سبحانه وتعالى حتى يقوم الانسان بهذه الطاعه. اما النوع الثاني فهو الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الانسان عن الحرام ويكف عن الرذيله ويكف عن سيء الاخلاق ويكف الانسان عن المعاصي سواء كانت كبيره أو صغيرة، وهذا قد يصعب على بعض الناس، لأنه كيف يعني إنسان قد تعود مثلا على الزنا أو تعود على الكذب أو تعود على الغش أو تعود على أكل مال الناس، فمن الصعب عليه أن يترك هذا الأمر، لأنه قد يترك معه أشياء كثيرة وهو لا يقوى على ذلك، فلا بد من الصبر عن محارم الله بحيث أنه ما يفعل هذه المحرمات ولا يقترب منها أصلا، وإذا كان فيها يعني إذا كان في الحرام فلا بد أن يتركها، وهذا حبس للنفس عن فعل الشيء. والأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، وقد يصيب الإنسان شيء لا يتحمله هذا الإنسان، فلا بد له أن يصبر على طاعة الله سبحانه، عفوا على هذه الأقدار المؤلمة التي يعلم هو أن الله سبحانه وتعالى قدرها عليه. وفي هذه الأقدار طبعا هذه الأقدار قد لا تلائم الإنسان، قد لا تلائم سبحانه وتعالى، يبتليه بأنه يجعله فقيرا، فهذا ما يلائمه هذا الفعل، ما يلائمه هذا القدر، فكيف يتصرف الإنسان مع هذا؟ بارك الله فيكم. الحالة الأولى أن يتسخط، يعني ما يقبل بقدر الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يصبر. الحالة الثالثة أن يرضى. والحالة الرابعة أن يشكر، يعني رغم أنه أصابه قدر مؤلم آلمه، رغم ذلك يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء. وطبعا هذه درجة ما تكون عند كل إنسان، والإنسان بارك الله فيكم يجمع بين الشكر والرضا، بين الشكر والرضا. ولكن ننتبه، السخط لا يعني الحزن، لا يعني الحزن، ها؟ السخط شيء، التسخط شيء، والحزن شيء آخر. مثلا إنسان مات له قريب أو مات له محبوب، فحزن على موت المحبوب على فراقه، ولكنه قال الحمد لله، حمد الله سبحانه وتعالى، فلنقل إلا كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو حزن، حزن وحمد الله سبحانه وتعالى، فهذا قد أتى بالمطلوب شرعا، بالمطلوب شرع. هذا لا يعني أنه تسخط لأنه حزين على هذا المصاب الذي أصابه، أو على هذا الشيء، على هذا القدر الذي يصيب هذا الإنسان. أما التسخط فهو أن يكون مثلا بالقلب بأن يشعر وكأن الله قد ظلمه والعياذ بالله. مثلا قول المرأة التي إن مات عنها زوجها تقول يعني ما في أحد في الدنيا عنده زوج إلا أنا وراح زوجي، يعني إلا أنا. أو إنسان مثلا يصيبه شيء يقول إلا أنا من بين كل هالناس، والعياذ بالله، هذه كلمة خطيرة ينتبه الإنسان لها. أو التسخط يكون مثلا كما ذكرت بالقلب أو باللسان، أقول كيف يكون هذا الأمر. أو يكون بالجوارح، مثل أنه يلطم نفسه أو يشق الجيوب أو ينتف شعره أو يقص شعره يحلق شعره لأنه مات له ميت أو أصابه قدر آلمه من أقدار الله سبحانه وتعالى. وأما الصبر على المصائب فيكون أن الإنسان يعلم أن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وأنه في حال صبره وشكره أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على هذا المصاب الذي أصابه خيرا كبيرا، فيحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ويرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني أن يترك القدر هكذا، يعني إنسان مرض معنى ما يذهب إلى الطبيب أو يتعالج أو إلى غير ذلك، لا، هو راضي بقدر الله، ولكنه أيضا يأتي بالشيء الذي يستطيع أن يبعد عن نفسه هذا الأمر المؤلم الذي قد أصابه. بارك الله فيكم. Kapitel von Geduld ist natürlich ein sehr schönes Thema, weil wir diese Eigenschaft auch sehr viel benötigen in unserem Leben. Wenn du kein Geduld im Leben zeigst, dann kannst du nicht weiterkommen. Nicht nur in der Religion, sondern auch im Verhalten mit anderen Menschen. Du musst immer Geduld zeigen. Und eine der besten Eigenschaften, was ein Mensch bekommen kann, ist, dass man geduldig ist. Weil Geduld ein Schlüssel ist für Erreichen der Ziele. Und Geduld eine Eigenschaft ist, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Und Geduld ist eine Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala wird für diese Eigenschaft sehr viel Lohn geben am letzten Tag, auch natürlich in diesem Leben. Und es gibt 18 Arten von Geduld, die man im Koran feststellen kann. Und Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sagte, es gibt diese 18 Arten von Geduld. Und eine der besten Erklärungen über Geduld hat eigentlich Ibn al-Qayyim, rahimahullah, geschrieben in seinem Buch Minhaj al-Qasidin. Er hat erklärt, wie die Arten von Geduld sind und welche Stufen die Geduld hat und was bedeutet eigentlich, dass man Geduld zeigt. Die Ayat, die man vorhin gelesen hat, natürlich im sinngemäß übersetzt dann auf Deutsch, zeigen, wie wichtig ist dieses Thema. Und man findet immer im Koran und man stellt immer im Koran fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala von Geduld spricht. Was bedeutet eigentlich Geduld? Geduld ist eine Art Sperren. Das bedeutet Sperren oder ein Hindernis tun. Ein Hindernis tun oder etwas zu sperren. Und diese Sperrung, die hier in Geduld oder die der Sinn des Geduld, der Geduld macht, ist in drei Themen. Dass du Geduld zeigst, indem du was gut ist, praktizierst. Dass du Geduld zeigst, indem du das Schlechte meidest, nicht tust. Und Geduld ist, wenn dir etwas widerfährt von Allah subhanahu wa ta'ala, qadarmäßig, vorher bestimmt ist, was dir Schmerzen macht, dann sollst du Geduld zeigen. Das sind die drei Arten von Geduld. Die Sperrung hier, was bedeutet Sperrung? Das bedeutet, Geduld ist, als ob man sich sozusagen, als ob man etwas tun kann, einen Schritt machen kann, aber man weiß, wenn ich diesen Schritt mache, dann wird mir vielleicht etwas Schlechtes passieren, deshalb macht man diesen Schritt nicht. Blockiert man in diesem Zusammenhang, stoppt man. dass man sich selber bremst, kontrolliert und nicht diesen Schritt macht. Und das sind die drei Arten eigentlich, die Gelehrten erklärt haben in unserer Religion. Das heißt, die erste Art ist, dass man Geduld zeigt, indem man das Gute tut, indem man gehorsam ist und die Gehorsamkeit leistet. Und hier, barakallahu fikum, sollte man das erklären. Und zwar, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, in der Nacht aufzustehen, um zu beten. Und es ist auch nicht leicht, dass man früh, zum Beispiel 3 Uhr früh oder 4 Uhr früh aufsteht, damit man betet. Oder damit man in die Moschee geht, damit man das Gebet in Gemeinschaft verrichtet. Es ist auch nicht leicht für die Menschen, dass sie fasten, dass sie von früh bis abend nicht essen, nicht trinken. Es ist nicht leicht für die Menschen, wenn man natürlich Geld liebt, dass man einen Teil dieses Geldes an die Armen weitergibt. Es ist nicht leicht auch, dass man pilgert. Es ist nicht leicht, sozusagen diese gute Handlungen zu praktizieren im Leben. Deshalb braucht man diese Geduld. Braucht man hier sich zu beherrschen, sich zu kontrollieren, indem man sagt, nein, ich mache das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb braucht man diese Art von Geduld. Zweitens, das ist Geduld, indem die zweite Art von Geduld ist Geduld, indem man keine Sünden begeht, indem man kein Haram begeht, indem man gehorsam bleibt. Und das ist hier sehr wichtig, weil wenn alles da ist, wenn alles vorhanden ist, man kann Haram, man kann Schlechtes tun und man sperrt sich, man stoppt hier und man macht diese Haram oder diese schlechte Handlungen nicht, da braucht man auch hier Geduld. Da braucht man hier Geduld. Das heißt, dass man jetzt zum Beispiel eine Person mag die Frauen und die Frauen sind um ihn und er kann sie nicht begehen und er sieht jeden Tag Frauen vor ihm und die reden mit ihm vielleicht und so weiter. Diese Person braucht hier Geduld, damit er keine Sünde begeht. Aber wenn diese Person Geduld verliert, dann wird sicher diese Person, wal'iyadu billah, die Sünde begehen. Oder wenn man allgemein jetzt im Leben etwas Schlechtes nicht tun will, braucht man Geduld. Das ist die zweite Art. Drittens, und wichtig ist in diesem Thema, bevor wir zum dritten Punkt kommen, dass man gegen die eigene Zuneigung kämpft. Und das ist Geduld. Dass du gegen deine eigene Psyche kämpfst. Drittens, das war Akalofikum, dass man Geduld zeigt, wenn dem Menschen etwas widerfährt, was der Mensch nicht mag. Was er sich selber nicht wünscht. Und das ist manchmal das Schmerz, das tut weh. Wenn man zum Beispiel krank wird, das tut weh. Fieber und Schmerzen und so weiter. Da muss man Geduld zeigen. Oder angenommen, man hat Familie, man hat zu Hause, man hat Kinder, man hat alles und auf einmal verliert man alles. Verliert man alles. Da braucht man hier Geduld zu zeigen. Und wenn man hier Geduld nicht zeigt, dann wird man mit Sicherheit einen Fehler begehen, indem man, wal'iyadu billah, etwas außer Reihe machen wird und dann wird man zur Rechenschaft gezogen bei Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag. Und deshalb sollte man aufpassen. Wenn uns etwas Schlechtes widerfährt, dann können wir als gläubige Leute nur die Möglichkeit haben, dass wir Geduld zeigen, dass wir zufrieden sind mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Aber auf keinen Fall, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Vorhaltungen macht oder, wal'iyadu billah, dass man mit der Entscheidung oder mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala nicht zufrieden ist oder nicht akzeptiert. Und das ist sehr schlimm in diesem Zusammenhang. Das heißt, manche Leute, wenn es ihnen etwas widerfährt, was ihnen nicht gefällt, dann sozusagen, die sind gegen die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, indem sie zum Beispiel im Herzen denken, oh, wieso hat Allah mit uns das getan? Wieso hat Allah das mit uns getan? Ein Gläubiger sagt niemals, wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala das mit mir getan? Ein Gläubiger sagt das niemals, niemals. Ein Gläubiger ist zufrieden mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Ein Gläubiger wird niemals etwas Schlechtes tun, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas gegeben hat, was für die Menschen nicht gut ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala das Gute und das Schlechte erschaffen hat. Aber alles, was auch für uns vielleicht schlecht ist, ist eine Prüfung. Und Allah gibt uns Gutes dafür, wenn wir Geduld zeigen. So, barakallahu fikum. Man muss auch etwas hier zwei ist zwischen traurig sein und mit dem nicht zufrieden sein, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Da muss man unterscheiden. Es gibt großen Unterschied. Ich kann traurig sein, wenn mir etwas Schlechtes widerfährt. Aber das heißt nicht, dass ich gegen Allah subhanahu wa ta'ala werde oder dass ich zum Beispiel etwas Schlechtes in meiner Religion tue. Manche Leute, wenn er ein Problem mit den anderen hat, dann geht er und macht Haram. Ja, aber was hat das mit den Leuten zu tun? Du hast selber Haram gemacht. Zum Beispiel, wir haben ein Problem miteinander, da macht man Haram. Sag, aber warum machst du Haram? Ja, diese Muslime. Ich meine, was hat das mit Muslimen zu tun? Sag, jeder muss hier bestimmen, wie man sich verhält bei solchen Bestimmungen, die von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, die für uns sozusagen schlecht wäre. Das ist Barakallahu fikum bezüglich erstmal Geduld. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqu allaha la'allakum tuflihun. فأمر الله سبحانه وتعالى بأربع أمر المؤمنين بأربع أمرهم بالصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله فالصبر هو عن المعصية والمصابرة على الطاعة والمرابطة على كثرة الخير وتتابع الخير والتقوى تعم ذلك كله التقوى تعم هذه الأمور جميعا فالصبر على محارم عن محارم الله هي أن لا يفعل المسلم الحرام وأن يتجنب الحرام ولا يقرب المحرمات وطبعا بارك الله فيكم الصبر على المعاصي يكون إذا كانت المعاصي موجودة أما إذا كانت المعاصي غير موجودة فالإنسان ما في داعي أما المصابرة فهي على الطاعة لأن الطاعة فيها أمران الأمر الأول أن يتكلف الإنسان أن يلزم نفسه بشيء والأمر الثاني الثقل على النفس لأن فعل الطاعة كترك المعصية ثقيلة على النفوس الأمارة بالسوء لذلك قال تعالى اصبروا وصابروا والمصابرة فيها نوع من المفاعلة أنت أيضا تصبر وبصبرك الآخرون يصبروا وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار على ذلك الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكفارات والدرجات قال إسباغ الوضوء على المكاره ساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لماذا؟ لأنه في استمرار على الطاعة في استمرار على الخير وأما التقوى فتشمل كل هذه الأمور يعني تشمل الصبر والمصابرة وتشمل المرابطة لأن التقوى هي فعل الخير وترك الشر فإذا فعلتم كنتم من المفلحين والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب فهذه الآية الأولى التي ذكرها رحمك الله التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بارك الله فيكم. Jetzt kommen wir zu den Ayat und wir machen das sozusagen, wir erklären das nicht ausführlich, aber allgemein diese Ayat. Die erste Ayat, der Autor رحمه الله تعالى الإمام النووي sagte als Beweis, Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, sagt, O ihr, die ihr glaubt, seid geduldig und verteifert in Geduld und seid standhaft und fürchtet Allah, damit ihr erfolgreich sein werdet. Schau so. Lampe. Lampe oder mit Dacht? لا لا كأنه الباب طيب الله سبحانه وتعالى hat uns in dieser Aya befohlen الله سبحانه وتعالى hat uns in dieser Aya befohlen mit vier Themen oder vier Befehle haben wir in dieser Aya. Der erste Befehl ist, dass wir Geduld zeigen. Das zweite ist, dass wir nochmal Geduld zeigen, aber dass wir Geduld zeigen, dann vermitteln wir auch den anderen, dass sie Geduld zeigen. Dass wir Allah fürchten und Entschuldigung, dass wir Al-Murabata haben. Al-Murabata ist Standhaftigkeit, indem man das Gute macht und das Schlechte verlässt. Und At-Taqwa ist, dass man das Gute tut und das Schlechte auch verlässt. Aber Al-Murabata ist sozusagen, dass man ständig das Gute tut. Und das sind Barakallahu Fikum vier Befehle. Die Gelehrten sagen dazu, das erste ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns damit befohlen, dass wir Geduld zeigen. Dass wir selber Geduld zeigen. Dass wir kein Haram begehen. Dass wir kein Haram begehen. Zweite ist Al-Musabara, dass wir Gutes tun. Dass wir das Gute tun. Und da brauchen wir dafür auch Geduld. Drittens ist Al-Murabata, ist, dass wir kontinuierlich, oder dieses Wort, was schwer ist, dass wir, barakallahu fikum, immer und ständig das Gute tun. Und das Ganze ist mit Taqwa, das bedeutet, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das heißt, wenn man kein Schlechtes tut und das Gute tut und wenn man sich verteifert, gut zu tun und immer zu tun, dann hat man bewiesen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und wenn man das macht, dann wird man unter den Erfolgreichen sein im Leben und am letzten Tag, in dem Allah subhanahu wa ta'ala diese Person ins Paradies bringt. وَأَمَّا الْآيَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ تَعَالَى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية بارك الله فيكم فيها قسم من الله سبحانه وتعالى قسم أن الله سبحانه وتعالى سيختبر وسيبتلي عباده بماذا؟ بشيء من الخوف أي ليس الخوف كل الخوف وإنما بشيء من الخوف مو كل الخوف وإنما بشيء منه لأن الخوف كله مهلك ومدمر يعني نحن لن نستطيع إذا كان كل الخوف أتى علينا لن نستطيع أن نتحمل ذلك وإنما بشيء من هذا الخوف والخوف هو فقد الأمن وهو أعظم من الجوع وهو أعظم من الجوع لأنه الإنسان إذا جاع قد يأكل ورق شجر وقد يحاول أن يعني يضع فمه أو لسانه في الرمل حتى يشعر برطوبة الرمل بالماء أما إذا خاف فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش Dass er von einem Ort zum anderen يأمن على نفسه. والجوع قال تعالى ولنبلون لكم بشيء من الخوف والجوع. والجوع الجوع يحمل معنيين. المعنى الأول أن يجعل الله سبحانه وتعالى في عباده وباء، وهذا الوباء أن يكون بحيث الإنسان يأكل ولا يشبع، يعني الذي هو القحط والجدب الذي يصيب الناس. قحط، ما في أكل، ما في شيء. والله أعلم يا أخوة، العالم الآن، الله أعلم أن العالم مقبل الآن على هذا الأمر، يعني العالم عموما مقبل على الجدب والقحط، وهذه طبعا لأنه الساعة اقتربت. والأمر الثاني هو أن يكون عند الإنسان مثلا أكل، شيء آخر أن يكون عند الإنسان أكل وشرب ولكنه ما يشبع، يعني حتى لو أكل ولو شرب فإنه ما يشعر بالشبع، وإنما يشعر دائما بأنه جائع، وهذا من الابتلاء. وهذا يكون يا أخوة بارك الله فيكم لما البركة تنزع، لما تنزع البركة والعياذ بالله. وقال تعالى ونقص من الأموال، أي نقص الاقتصاد، بحيث تصاب الأمة بقلة المادة والفقر ويتأخر الاقتصاد وترتفع الديون على المسلمين. والأنفس أي الموت، نقص من الأنفس أي يموت الناس بكثرة بأوبئة أو بأمراض وغير ذلك. والثمرات أي لا يكون، أي أن تكون هذه الثمرات منزوعة البركة، ما فيها بركة، يعني تنزع بركة الزروع والنخيل والأعناب والثمار. قال تعالى وبشر الصابرين، وبشر الصابرين، يعني لما تكون مثل هذه الأمور فالفائز والذي تكون له البشرى هو الذي يصبر على هذه الأمور، وليس ذلك الذي لا يرضى بقضاء الله. يعني مثلا اليوم يقول لك بعض الناس، يقول لك نحن المسلمون وندعو الله وليش يا ربنا ما تستجيب، ليش كذا، وليش الله ما ينصرنا، ولماذا الله يعطي للغرب وللكفار، لماذا يسأل هذا السؤال، لماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما تسأل ربك ليش، ولكن للأسف هذا هو اللي ما يصبر، إما يشعر أنه مظلوم لأنه يعني يشعر أن الله ظلمه، أو أنه يقول مثل هذا الكلام، ليش من بين كل الناس فقط نحن أمة فقيرة وأمة متخلفة وكذا، والسبب معروف طبعا ليش نحن أمة فقيرة وأمة كذا، لأنه نحن ابتعدنا عن ديننا، أو أنه يأتي بأفعال والعياذ بالله، تلاقي مثلا يخمر ويسكر يأخذ مخدرات يقول لك أنسى، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دي نيكست آية است من سورة البقرة، دي آية 155، und الله سبحانه وتعالى هي شفورت، الله شفورت سبحانه وتعالى، dass الله سبحانه وتعالى uns prüfen wird mit etwa Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann verkünde frohe Botschaft den Gläubigen. Das sind die Gläubigen, der Geduldigen, Entschuldigung, nicht Gläubigen. Verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Diese Eier bedeutet, dass wir etwas von Angst bekommen in unserem Leben. Was bedeutet etwas von Angst? Das heißt nicht die volle Angst. Weil wenn wir die volle Angst bekommen, dann können wir nicht mehr leben, weil das zerstörend ist. Dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala uns eine gewisse Angst, dass die Menschen das Gefühl haben, dass das hier jetzt Angstzustand ist. Dann Hunger. Das wird etwas von Hunger. Etwas von Hunger heißt, entweder Allah subhanahu wa ta'ala lässt Dürre oder gibt den Menschen Dürre und Mangel an Essen und Trinken und so weiter, oder dass wir essen und trinken, aber wir haben das Gefühl, wir haben nicht dieses Gefühl, dass wir satt werden, weil der Segen sozusagen entzogen wird. Weil der Segen entzogen wird. Und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten. Es wird Minderung geben. Erstmal an Vermögen. Das heißt, die Wirtschaft der Muslime wird nicht so stark werden. Sie werden nicht so viel Geld haben. Und viele von ihnen werden arm sein. Dann Seelen. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala lässt Krankheiten ausbrechen, Epidemien ausbrechen, dass die Menschen sterben. Und Früchten, das wird Mangel oder Minderung an Früchten, das heißt nicht jetzt, dass die Früchte weniger werden, nein, sondern es gibt Früchte, es gibt sozusagen Getreide und so weiter, aber man hat keinen Segen in diesen Früchten, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verkünde den Geduldigen frohe Botschaft. Das für diejenigen, die gewinnen, sind diejenigen, die Geduld zeigen. Die Geduld zeigen, wenn das passiert, was Allah subhanahu wa ta'ala natürlich gesagt hat. Und das ist als Prüfung für uns Menschen. Also diejenigen, die hier Geduld zeigen, was sind diese Leute? Die sind die Leute, die natürlich damit zufrieden sind, weil sie sagen, das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, das kommt durch unsere Taten, weil wir nicht gut sind, weil wir den Islam nicht richtig praktizieren, dann passiert sowas mit uns. Und das ist eine Prüfung. Wenn wir hier Geduld zeigen, standhaft bleiben, wenn wir unsere Religion praktizieren, dann wird Allah uns Besseres geben. Aber wenn wir das nicht machen, dann wird Allah von uns alles wegnehmen. Aber leider, wir sehen heutzutage, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns prüft, dann gibt es Menschen, die ihre Geduld verlieren und dann fangen sie an, Kufr wal-Iyadu Billah anzufangen. Indem zum Beispiel manche im Herzen hier denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala Unrecht mit ihnen tut. A'udhu Billah. Oder dass andere in diesem Schlechtes widerfährt, dann sagen sie, ja, wieso ich von diesen Millionen Menschen? Warum nur mit mir? Als ob Allah subhanahu wa ta'ala gegen ihn persönlich hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Oder wal-iyadu billah, andere, die tun schlechte Sachen, weil sie denken, ja, sowieso ist vorbei. Weil manche sagen, ja, wir beten Allah an, wir beten, wir fasten, wir machen Gutes und dann haben wir gar nichts. Deshalb lassen wir das Ganze und manche Leute, die natürlich keine Ahnung von der Religion haben, dann nehmen sie falsche Wege. Deshalb sollen wir aufpassen. Die Geduldigen, die hier standhaft bleiben, sind die Gewinner und sie sind die Erfolgreichen. Aber derjenige, der sozusagen den Weg verlässt des Islam und der macht Schlechtes, indem er sagt, wieso macht Allah das mit mir? Und ein Muslim darf nicht fragen, wieso Allah das mit mir macht. Warum macht Allah mit mir so? Der Muslim fragt, was sagt Allah, damit man praktiziert? Weil Allah im Koran sagt, la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah wird nicht gefragt, was er tut, aber sie werden gefragt am letzten Tag, was sie getan haben. Wir werden gefragt und nicht Allah. Deshalb zeigt man Geduld, damit man erfolgreich wird. Aber wenn man keine Geduld, keine Standhaftigkeit zeigt, dann hat man alles verloren. Und jeder muss für sich selber bestimmen. Aber die Prüfung ist da und die bleibt da. Inshallah, das nächste Mal machen wir weiter mit Erklärung, die Ayat, die geblieben sind, damit wir inshallah dann weiter fortfahren mit diesem Thema, weil das sehr schön ist und wir brauchen dieses Thema. Allah Ta'ala ala wa alam. Salli lahum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallim kathira. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Likam min awwal ad-dars yuridu azan al-fahim. 1 2 3 4 5 6 7 تفضل من 1 إلى 7 5 نعم 1 نعم 7 تفضل